Gott ist tot. Solche Nachrichten sollte man einfach nicht schreiben, lassen, dürfen, sollen, müssen, können. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland. Seit 1998 im Äther. Guten Morgen, es ist ein neuer Samstag, genauer gesagt der 7. Juli 2012. Ich heiße alle Hörerinnen und Hörer herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Niemandsland. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten, wie immer, aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir von Contrabanda machen ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Carissimi amici cattolici, oggi è una giornata di gioia, però pure di disperazione. La crisi universale ci porta in una situazione infernale. Il diavolo satanico stesso ha costruito una opera buffa di Lucifero. I malfattori vanno arrestati in flagrante, questi dolci bambini domspazzeri di Regensburg, così innocenti e immacolati. A Augsburgo la vergogna mixa est, e Kloster Etta, Sancto Tilion, eccetera, scandaloso. Come il sessualismo, canale pornografico, ha occupato la Santa Chiesa. Quello complotto Belzebubesco va condannato. E carissimi fratelli, sorelle, in confidenza della Santa Maria Nera di Altötting, stiamo in questo conflitto in piena speranza di aiuto del Signore. La miseria si costituisce anche nel fatto che questi protestanti evangelici sono convertiti in alcolismo. E questo ci mostra in piena luce il disastro luteranico. La chesmania è una epidemia mortale, una sappa di streghe, di liquori, acquavite, grappe, spumanti, chianti e stupefacenti. Lo Santo Spirito ci protegga dalla prostituzione babilonica. Va di retro, Satanas. Io, loro sanno benissimo la eresia, perciò io dico in lingua latina, quamquam senso per qua, so per qua, maledicere tentant. Io stesso sono solo un piccolo zappatore. Nella vigna del Signore, per i viaggiatori, peccatori, miserabili, Dico in propria lingua tedesca. Liebe Brüder, der jetzt diese schwere Reise antreten müsst in den Höllenschlund der ewigen Verdammnis, wünschen wir euch doch von Rom aus con tutto il cuore. Toi, toi, toi. So trollen wir uns ganz fromm und sacht von Weingelag und Freudenschmaus. Wenn uns der Tod sagt, gute Nacht, ein Stundenglas rinnt aus. Wer heut noch frech den Schnabel wetzt und glaubt, ein großer Herr zu sein, pass auf, der Schreiner hobelt jetzt und schon an deinem Schein. Scheint es Grab dir tief und dumpf sein Druck, aller Wurz, nimm noch einen Schluck und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr, dann stirbst du nicht so schwer. Des andern liebster schielt und doch sich fühlt als Nobelmann. Pass auf dem Spielmann, der dir spielt, springst du ins Grab voran. Und du, der toll vor Eifersucht zerschmiss einst jedes Glas im Saal. Wenn dich der Tod im Bett besucht, hochlebe dein Rival. Scheint es Grab dir tief und dumpf sein Druck, aller Verzorn, nimm noch einen Schluck und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr, dann stirbst du nicht so schwer. Was hilft's, wenn du vor Wut auch spuckst, der Tod ist keiner Münze feil. Von jedem Schlückchen, das du schluckst, nimmt schon der Wurm sein Teil. Ob niedres Pack, ob nobler Herr, am Ende sind wir Brüder doch. Dann leuchtet uns der Abendstern ins gleiche finstere Loch. Scheint es Grab dir tief und dumpf sein Druck, aller Wurz, nimm noch einen Schluck und noch einen gleich dabei und noch zwei oder drei, dann stirbst du sorgenfrei. Noch in diesem Jahr, am 24.08., erscheint das neue Album Nah dran von Hannes Wader. Endlich! Nach 6 Jahren wieder eine CD mit 9 Songs. Das Warten wird sich bestimmt gelohnt haben. Die CD, soweit wissen wir schon, so viel wissen wir, enthält 12 Lieder im typischen Wader-Mix zwischen Sentiment, Sarkasmus und Zorn. Über die Kindheit und das Alter, vom antifaschistischen Widerstand, von Liebe, von der Freundschaft und vom Tod. Nacht, Freunde. Lieder, die, wie von Hannes Wader gewohnt, für lange Zeit halten und von denen man manche nie mehr vergisst. Veröffentlicht wird das Album am 24.08.2012 auf dem Label Mercury Universal. Und wir freuen uns schon. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller. Ebenfalls erschienen, heute hier, morgen dort, unter diesem Titel veröffentlicht Hans Wader neue alte Plattenfirma Universal anlässlich seines 70. Geburtstags eine Hommage-CD, auf der 14 verschiedene und vorwiegend junge Künstler und auch Bands auf ganz unterschiedliche Weise jeweils ein Wader-Lied interpretiert. Mit dabei sind Max Prosa, Anna Depenbusch, Dota und die Stadtpiraten, auch Kleingeldprinzessin allein, wenn sie auftritt, dann Philipp Beusel, Bosse, Alin Cohn-Band, Johannes Strate, Pohlmann, Timo Hauer, Finn Glasperlenspiel, das Bierbeben, Slime und Apfel S. Für die stets offene Tür, Ende ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde. Ebenfalls von und über Hannes Wader zu sehen, wahrscheinlich schon auf DVD, das habe ich noch nicht rausgekriegt, der Wader-Wecker-Film, der in den deutschen Kinos lief, 2011 im Dezember, das heißt vor einem guten halben Jahr, herausgekommen. Der Film zeigt die Lebensgeschichten der Liedermacher Hannes Wader und Konstantin de Wecker sowie Ausschnitte von gemeinsamen Auftritten, aufgenommen bei der Wecker und Wader Tour 2010. Draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer. Der Dokumentarfilm des Regisseurs Rudi Gaul, Wader Wecker Vaterland, wurde mit dem Publikumspreis der Münchner Filmfestspiele 2011 ausgezeichnet und läuft seit, wie gesagt, 2011 in verschiedenen deutschen Kinos. Eine Zigarette und dein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und dein letztes Glas im Stehen. Tag, als er gerade 14 war, eben wuchs auf seiner Brust das erste blasse Haar. Spielte er für sich im Wald, da rief sein Vater ihn herein, brachte ihn zu seiner Mutter, ließ ihn dann mit ihr allein. Den Kopf mit Waldgeschichten vollgestopft bis an den Rand, drei Federn noch im Schopf, Pfeil und Bogen in der Hand, stand er da ganz nackt und seine knochige Gestalt war von Kopf bis Fuß mit bunten Kriegszeichen bemalt. Seine Mutter strich um ihn herum und deutete dann mit dem Blick auf seinen rot-weiß-grün gestreiften Pillermann. Sagte, ach, mein Junge, wenn du schon so gerne malst und schmierst, sorge ich dafür, dass du was Künstlerisches wirst. Kurze Zeit darauf fand sich ein Warenhaus bereit, ihn als Schildermaler einzustellen mit ner Probezeit. Er bestaunte, dass ihm tagelang der Mund weit offen stand, in dem großen Hause all die neuen Dinge, die er fand. Schöne Menschen gab es dort mit Gesichtern glatt und weich, und er schaute in den Spiegel, lief schnell weg und fragte gleich einen unrasierten alten Mann mit eckigem Gesicht: Warum sind wir beide denn so hässlich und die anderen nicht? Wenn's dein Wunsch ist, sprach der Mann, so wie die anderen zu sein, halte dich an deinen Chef, kriech ihm einfach hinten rein. Das übst du fleißig, bis sich dein Profil schön sanft und glatt an der Darmwand deines Vorgesetzten abgeschliffen hat. Und schon wandte sich der Junge an den sauberen Verein, mit dem heißen Wunsch, bald auch so ein schöner Arschkriecher zu sein. Doch da zeigten sich die Menschen sehr verwundert und empört, taten so, als hätten sie dieses Wort noch nie gehört. Sie packten ihn am Arm, führten ihn in einen Raum, dort hing ein hoher Vorgesetzter, höher als ein Baum, von der Zimmerdecke festgeschnallt in einem Stützkorsett, dessen nackter Hintern pendelte schön glänzend bleich und fett. Wie ein praller Gasballon, nur zigtausendmal so schwer, als die Tür aufging, kaum wahrnehmbar im Luftzug hin und her. Der Junge spürte, als das dicke Ding dicht vor ihm schwang, eine sanfte Hand im Nacken, die ihn in die Knie zwang. Thank you. Und dort fand er sie, die Öffnung ganz tief unten, gar nicht groß. Und er jauchzte laut vor Freude und sofort ließ man ihn los. Er atmete tief ein, bohrte dann mit aller Macht seinen dürren Knabenkörper in den engen, dunklen Schacht. Doch im nächsten Augenblick ein heißer Druck, ein Donnerschlag. Und als er darauf halb betäubt in einer Ecke lag, einen Mann vor Schmerz laut brüllen hörte, war ihm endlich klar, dass er als Afterkriecher völlig ungeeignet war. Er befühlte sein Gesicht, es war noch alles wie vorher, nur mit der scharfen Krümmung seiner Nase hatte er dem Vorgesetzten nicht allein den Schließmuskel geritzt, sondern ihm auch noch der Länge nach den Mastarm aufgeschlitzt. Voller Angst sah er jetzt, wie die schönen Menschen um ihn her hässlich wurden und ihn schlugen, und schon spürte er nichts mehr. Als er dann erwachte, sah er jenen alten Mann mit dem eckigen Gesicht, er kroch ihn und schrie ihn an. Ich hab die Menschen jetzt, wie sie wirklich sind, gesehen, und ich krieche auch nie wieder, davon wird man gar nicht schön. Ich will wissen, alter Mann, was ist mit den Leuten los? Wenn sie schon nicht hübscher werden, warum kriechen sie denn bloß? Schwer zu sagen, sprach der Mann, manch einer kriecht ja auch nicht gern und meint, er muss es tun, um die Familie zu ernähren. Dem anderen macht es Spaß, er schafft sich Frau und Kinder an als Vorwand, nur damit er besser Arsch kriechen kann. Dieses Lied ist wohl sehr repräsentativ, eines der repräsentativsten Lieder für die bissige, sarkastische, ätzende Seite des Liedermachers Hannes Wader, der am 23. Juni seinen 70. Geburtstag feierte. Von hier aus dem Niemandsland, wünschen wir diesem mutigen Mann, diesem tollen Sänger, alles Beste. Auf die nächsten 70 kann man vielleicht nicht sagen, aber auf die nächsten 20 hoffentlich immer noch. Kritisch und streitbar, sensibel und poetisch steht er bis heute auf der Bühne, die er sich oft mit Reinhard May und vor allem Konstantin Wecker teilt. Eingangs auch gehört aus dem Konzert Die drei, zwei Lieder. Als einer der ersten hat er alten plattdeutschen Liedern neues Leben eingehaucht und sie dem drohenden Vergessen entrissen. Später sogar Eichendorff und Franz Schubert gesungen. So heißt es in der Begründung der Jury des Deutschen Weltmusikpreises Ruth, die den Liedermacher beim diesjährigen TFF Rudolfstadt für sein Lebenswerk ehren wird, als einen der großen unter den nur noch wenigen Liedermachern, die mit der akustischen Gitarre persönliches und politisches, liebliches und liederliches singen. Rechtzeitig zum 70. Geburtstag also, der am 23. Juni stattgefunden hat, gratulierten auch Künstler unserer Tage. Wie eingangs gesagt, Max Prosa, Dota und die Stadtpiraten, Anna Depenbusch und Philipp Poisel mit dem bereits erschienenen Album Heute hier, morgen dort. Salut an Hannes Wader. Dann die große Hannes Wader-Tour dieses Jahr, die geht los am 7.7., also heute. Heute ist Hannes Wader in Rudolstadt, Thüringen, bei einem Open-Air-Konzert. Dann macht er Pause erstmal und dann geht es weiter im September. Im September insgesamt 3 Konzerte in Kassel, in Georg-Marien-Hütte. Dann geht es weiter im Oktober. Im Oktober insgesamt ein gutes Dutzend Konzerte in verschiedenen Städten, Aachen, Bielefeld, Dortmund, Neukirchen. Dann den Oktober über. Dann geht es in den November rein. Hannover, Leipzig, Dresden, Augsburg, Mannheim und Bonn sind angesagt. Eine kleine Lobrede auf Wader. Er hat einmal gesagt, ich war wirklich der Überzeugung, ich wäre der Einzige, der Lieder schreibt. Er dachte, die anderen Lieder würden alle von der Industrie geliefert. Auch nach über 40 Jahren Musikgeschäft ist Hannes Wader sich immer treu geblieben, auch wenn der Wind ihm oft genug aus unterschiedlichsten Richtungen ins Gesicht blies. Angepasst hat er sich nie. Und jetzt wird er für sein Lebenswerk, wie gesagt, geehrt. Anlass, vielleicht eine kleine Bilanz zu ziehen? Nein, vielleicht bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich das zu machen habe, wehrt Wader die Folge ab, fügt dann aber schnell hinzu, dass er für sein im Spätsommer erscheinendes neues Album gerade an einem Lied schreibe, das vielleicht so eine Art Bilanz sein könnte. Ich beschäftige mich damit Dingen, die man mit 70 mal langsam angehen soll. Ob man beerdigt werden will oder ob man verbrannt werden will. Ob die ganzen Eingeweide noch irgendwie brauchbar sind und für eine Patientenverfügung. Oder was mache ich, wenn ich Alzheimer habe? Soll ich mich wie Gunter Sachs erschießen? Das kommt in dem Lied drin vor. Mehr will der Liedermacher dann aber doch noch nicht verraten. Hannes Wader begann Anfang der 60er Jahre, musikalisch völlig unbelastet, eigene Lieder zu schreiben. Das war in Berlin, wohin es den 1942 in Bielefeld Geborenen verschlagen hatte. Nachdem er einige Jahre als Dekorateur gearbeitet hatte, wollte Wader eigentlich Grafiker werden. Doch das Studium brach er nach wenigen Semestern ab. Er fand eine neue Heimat in den Clubs und Kneipen von Berlin, wo er nicht nur die Songs von Tom Paxton oder Pete Seeger hörte, sondern auch die Chansons von Georges Brassens. Beide musikalische Welten inspirierten Hannes Wader bei seinen ersten eigenen künstlerischen Gehversuchen, die auch ihn auf die Burg Waldeck führten, wo er 1966 das erste Mal auftrat. Da gab es eine Kommilitonin in Berlin, die nannte sich Fiorenza. Eine Halbitalienerin, die war bekannt mit dem Diethard Kerbs, erinnert sich Wader. Die erzählte mir, dass es im Hunsrück einen Ort geben würde, wo sich Leute treffen, die auch Lieder schreiben würden. Ich meinte, das kann nicht sein, weil ich wirklich der Überzeugung war, ich wäre der Einzige, der Lieder schreibt. Es gab nicht die Spur einer Szene, die mir bekannt gewesen wäre. Im SFB-Fernsehen sah er 1965 die Sendung Jamboree Chanson Folklore. Das hat mich so umgehauen wie der Moment, als ich das erste Mal Brassens gehört habe. Ich entdeckte Franz Josef Degenhardt und Dieter Süverkrüpp, was ich als unglaublich beglückend empfand. Damit waren wir ja schon eine Bewegung. Und dabei wusste ich gar nicht, dass es auch damals noch mehr von uns gab. Eine Kostprobe aus einem YouTube-Video. Hannes Wader, heute hier, morgen dort. Sein vielleicht berühmtestes Lied. Guten Morgen, Werner, wie geht's dir? Guten Morgen, gut. Vor allem, wenn man mit so einer Musik hier empfangen wird. Ne? Hannes Wader, immer auf Achse, immer auf Tour, immer noch in seinem zarten Alter. Wie alt hast du gesagt, ist er jetzt? 70. 70, naja. 70 Jahre. Aber gut, zu sagen, ich war lange Zeit der Einzige, der gedacht hat, der Lieder schreibt. Sowas zu sagen, da kann man nur sagen, den Jüngling ziert Bescheidenheit nicht. Ne? Naja, oder Ignoranz. Oder einfach nicht drüber nachgedacht. Ja, das war ja auch, der war ja blutjung. Das war ja in den 60er Jahren, als er mal gerade mit seiner Gitarre in Erscheinung trat und er kannte einfach die anderen Liedermacher noch nicht. Und ohne die Burg Waldeck und diese ganzen Geschichten wäre er wahrscheinlich auch nie darauf gestoßen. Heute würde er sich freuen und er freut sich bestimmt, dass es so tolle Sachen gibt wie TV Noir. Das ist ein Fernsehkanal nur für Liedermacher. Sowas ist natürlich klasse. Wir werden da gleich ein paar Kostproben draus geben und einige Künstler vorstellen. Was hast du denn heute auf dem Herzen und auf dem Programm, was du unseren Hörerinnen und Hörern nahebringen möchtest? 100.000 Sachen, wie es euch gefällt. Ich habe gerade noch mal die Zeitung gekauft, da können wir draus vorlesen. Welche hast du gekauft? El País, weil es ja El Público nicht mehr gibt, leider. Ja, El País ist praktisch die hässliche Variante von El Público. Die tun so. Ne? Die tun so, als würden sie kritisch informieren. Die tun aber nur so. Ja, was würdest du denn als erstes den Hörern darbieten zum Thema Kürzungen, Milliardenskandale? Wir können ja Bezug nehmen auf letzte Woche, wo wieder mal der Euro und Spanien bzw. die spanischen Banken gerettet wurden und dann nochmal erinnern an gestern, was da passiert ist. Also wie gesagt, ne, vor etwas mehr als einer Woche, da haben wir überall gehört, Italien und Spanien, Monti und Rajoy haben die Merkel in die Knie gezwungen. Und die Banken werden jetzt direkt gerettet, also nicht über den Umweg, über den Staat. Deshalb, so haben die hier das gefeiert und in Italien auch. Damit wird jetzt endlich wieder Ruhe einkehren an den Märkten. Das Vertrauen ist wieder hergestellt. Naja, und wie immer hat es dann 2-3 Tage gedauert, wo es tatsächlich relativ ruhig war an den Märkten. Aber gestern war unsere liebe Risikoprämie dann schon wieder gleich hoch wie vor dieser letzten Rettung. Die Börse ging natürlich gleichzeitig wieder runter und also was ist passiert? Ein großer Beschluss, keine Konsequenzen, bis jetzt wenigstens. Kein Mensch hat Eile, vor allem Frau Merkel nicht. Und jetzt die letzte Ausrede, warum die Risikoprämie jetzt wieder raufgeht und die Märkte immer noch kein Vertrauen haben, ist dann die, dass also bei diesem letzten Rettungspaket einfach eine Zahl genannt wurde, 100.000 Euro, und das ist alles. Irgendeine Summe wird veröffentlicht, aber nichts Konkretes, also nichts über die Konditionen dieser Kreditlinie für die Banken, nichts über Zeit, also wie lange das Geld geliehen wird, wann sie wieder anfangen müssen zurückzahlen, zu welchen Zinssätzen, nichts ist klar, nichts ist beschlossen. Ne? Das unterliegt ja auch zum Teil der Geheimhaltung, ne? Lassen Sie ja keinen seine Nase reinstecken, also keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss und keinen demokratisch gewählten Vertreter. Es ist ja hanebüchen, sich zu erlauben, einfach eine Zahl in die Diskussion zu werfen und dann nichts dazu zu sagen, wie, wo, was ist jetzt los. Ne? Und dann wundert man sich, dass die Risikoprämien wieder steigen und die Staatsanleihen teurer werden. Und dann eine weitere Ausrede, also Herr Draghi bei seiner letzten Pressekonferenz von der Europäischen Zentralbank hätte auch wieder nichts wissen wollen von den Euro-Bonus und so weiter. Gut, so sieht's aus. Und unsere Frau Merkel, die am wenigsten Eile hat. Ne? Also von der Eurofront kennen wir das ja jetzt schon länger, die Haltung von der Merkel. Nicht nur sie selber natürlich, sondern viele Deutsche denken das auch. Wir sollen diesen faulen Südeuropäern jetzt aus der Patsche helfen. In Holland sieht's ähnlich aus. Da sind 2/3 der Bevölkerung gegen mehr europäische Integration. Und Finnland erlaubt sich jetzt zu drohen, damit rauszugehen aus der EU. Also da, das kennen wir ja jetzt schon länger. Aber was jetzt dazu kommt, es fängt noch auch an einer anderen Ecke an zu bröckeln. Ne? Also überall gewinnen eben diese nationalen Egoismen überhand und solche Volksweisheiten wie jeder ist sich selbst der Nächste, rette sich wer kann, mir ist das Hemd näher als die Hose und so weiter, das hört man jetzt immer öfter. Also, aber die Idee, dass Europa wegen seiner Geschichte, seinen kulturellen Erbe zusammengehört, dass soziale Errungenschaften gemeinsam verteidigt werden können und müssen, Solidarität und so weiter, erweist sich zunehmend als leeres Geschwätz. Ne? Also ganz konkret jetzt dazu, David Cameron, die waren ja noch nie so richtig Verfechter der europäischen Idee, sind aber immerhin der Europäischen Union beigetreten, aber nicht der Eurozone. Und David Cameron fängt jetzt an, eine der besten, der wenigen guten Sachen anzutasten, die Europa vorzeigen kann, eben die interne Freizügigkeit der Bürger innerhalb der EU. Und Schengen hat man ja schon öfter außer Kraft gesetzt, wenn es gerade gepasst hat, ne? Aber eben bis jetzt immer nur punktuell und zeitweise. Und wenn die Rezession in Südeuropa weitergeht, so wird jetzt argumentiert, dann könne das United Kingdom eben diese Immigrantenwelle von Spaniern, Griechen und so weiter nicht mehr aufnehmen. Dann wird wieder Visumpflicht eingeführt, ne, wenn die Leute dorthin wollen, weil sie in ihren eigenen Ländern keine Arbeit mehr finden. Ne. Auf der anderen Seite, wenn natürlich Reiche und Superreiche aus genau diesen Ländern Milliardensummen abziehen und in London teuerste Immobilien aufkaufen, wie wir vor kurzem auch hier berichtet haben, dagegen hat er natürlich nichts. Ne? Für den Kapitalverkehr besteht weiterhin Freizügigkeit. Also ein Beispiel mehr, ne, dass eben in unserer Gesellschaft der Staat, die Wirtschaft nicht da sind für uns, sondern umgekehrt. Die Menschen sind für die Wirtschaft da, für die Kapitaleigentümer und deren Staat. Es heißt immer so schön, Selbstregulierung würde die Märkte bestimmen, auch die Finanzmärkte. Famose Selbstregulierung, eine heilige Kuh, ein Dogma sozusagen der neoliberalen Finanzspekulanten und ihrer Ideologen, Chefideologen, ihrer Poeten, ihrer Philosophen. Selbstregulierung ist praktisch der Gott der Märkte. Die gibt's aber nicht. Und wir haben den Beweis. Die Bankenaffäre in London. Das sogenannte Libor Gate an der Themse. Es geht da um Zinsmanipulationen durch etliche britische Geldhäuser, die an Dreistigkeit kaum noch zu überbieten sind. Sie zeigen, die Verschuldungskrise ist vor allem eine Bankenkrise und sonst gar nichts. Mögen Sie uns auch millionenfach am Tag über all Ihre Lautsprecher in die Ohren blasen. Euro, Verschuldung, wir müssen kürzen. Es ist eine Bankenkrise, meine Damen und Herren. Barclays-Präsident Bob Diamond musste sich zuerst einmal bis auf Weiteres aus seinem Business ausloggen. Und wozu ein Bankenskandal alles gut sein kann. In der Londoner City rollen die Köpfe. Natürlich nur metaphorisch. Leider gibt's da keine Guillotinen. Die Köpfe rollen nur so von einem Palast in den anderen. Innerhalb von 2 Tagen hat Barclays, die zweitgrößte Bank der Insel, ihre gesamte Führungsspitze verloren. Darunter ein gewisser Herr Bob Diamond. Das klingt sowieso wie ein Comicname. Bob Diamante. Bob der Diamant. Den meistgehassten Banker der City. 2011 hatte diese Ikone des Geldgeschäfts noch verkündet, die Zeit der Demut für Banker sei vorbei. Ich frage mich, seit wann waren Banker jemals demütig? Aber so blasen diese Herrschaften ihre Ideologie in die Welt. Jetzt hat ihn und seine Clique, seine Zunft, die Finanzkrise eingeholt. Die Wut über die Zinsmanipulationen durch Barclays und andere Geldhäuser ist groß im Königreich, das nach der teuersten Bankenrettung aller Zeiten in eine tiefe Depression fällt. Doch es geht um eine internationale, keine rein britische Affäre. Nicht nur die Tollheiten einzelner Oberbanker stehen am Pranger. In diesen Skandal sind ganze Großfürstentümer der internationalen Bankenwelt verstrickt. Neben Barclays wären HSBC, die Royal Bank of Scotland, Lloyds und 19 weitere weltweit operierende Institute zu nennen. Darunter, wer nicht, Frankfurt Joe Ackermanns Deutsche Bank, die schweizerische UBS und die Citigroup. Sollten die Vorwürfe gegen sie erhärtet werden, drohen allen Entschädigungsklagen wütender Investoren in mehrfacher Milliardenhöhe. Aha, wütende Investoren. Das ist vielleicht die Rettung dass die wütenden Investoren, also ihre eigenen Cliquen, übereinander herfallen, sich gegenseitig eliminieren und dann ist endlich Ruhe mit diesem, ja, man müsste schon sagen, mit diesem übelriechenden, pestartigen Finanzkapital. Manipuliert hat also dieser Club der Großen die offiziellen Zinssätze im Londoner wie europäischen Interbankenverkehr, LIBOR bzw. Euribor genannt, die als Referenzgröße für Kredit- und Finanzmarktgeschäfte weltweit gelten. Nach dem LIBOR und Euribor richten sich Kreditkarten und Hypothekenzinsen, ebenso wie die Preise der absonderlichsten Finanzprodukte. Betroffen sind Finanzgeschäfte in einer Größenordnung von möglicherweise bis zu 300.000 Milliarden Euro. Famose Selbstregulierung also, die man uns da seit Jahren praktisch als das A und O der Finanzmärkte wie Zuckerstaub in die Ohren bläst. Ermittelt wird dieser Referenzzins LIBOR vom britischen Bankenverband, der dazu tägliche Zinsmeldungen von zumeist 19 Großbanken benutzt, für Kredite in verschiedenen Währungen und mit verschiedenen Laufzeiten. Aus diesen Angaben wird ein Durchschnitt berechnet und der schließlich zum Leitzins, an dem sich alle orientieren. Misstrauisch wurden die Finanzaufseher, als sich in der Krise die Zinssätze nicht so bewegten, wie man das bei schweren Turbulenzen erwarten durfte. Der Manipulationsverdacht hatte sich schnell bestätigt. Völlig zu Recht wird nun gegen alle beteiligten Banken ermittelt. Es gilt als technisch ausgeschlossen, dass eine oder zwei davon Zinssätze auf eigene Faust manipulieren können. Von geheimen Absprachen eines Kartells ist mittlerweile schon die Rede. Eine Verschwörung der Banken. Worüber ein Bankenskandal dieses Kalibers gerade jetzt aufklären kann, worüber wohl? Wir werden mit der Nase auf den Sachverhalt gestoßen, dass uns eine Finanzmarktkrise beim Wickel hat und keine Staatsschuldenkrise, wie in Deutschland insistiert wird. Diese Krise ist nicht bereinigt, sondern durch den massiven Einsatz von öffentlichen Krediten lediglich eingedämmt. Die Kardinalfehler einer jahrzehntelang verfolgten Wirtschaftspolitik bleiben virulent. Das gilt besonders für die Praxis, den Zinssatz, gerade in einer Währungsunion, das wichtigste finanzpolitische Instrument gegenüber den Finanzmarktakteuren, ganz und gar in die Hände der Banken zu geben. Peinlich aber wahr, die famose Selbstregulierung nach dem neoliberalen Katechismus findet in der Tat statt. Nur selbstreguliert von den Bankern selber zum Vorteil der Banker. Oder der Bankster. Ja, das fing so an vor ein paar Tagen, bevor dieser Bob Diamond befragt wurde da von der Barclays Bank. Ein Tag vorher hat schon die Barclays selber eine Strafe zahlen müssen von 360 Millionen Euro. Und dann einen Tag nach der Befragung von Diamond wurden dann von der Bank of England den Banken generell wieder 50 Milliarden Pfund, also über 60 Milliarden Euro kostenlos quasi zur Verfügung gestellt. Da zeigt sich auf, dass es eine Connection gibt, nicht nur zwischen Barclays, der Royal Scottish Bank und Lloyds und diesen Großbanken, eine Connection zwischen denen und der Bank of England auch. Die hatten alle schon Hinweise darauf, dass der LIBOR manipuliert wird, schon im Jahre 2008. Ne? Und es gab Leute, die ganz öffentlich immer nach einer gerichtlichen Untersuchung da verlangt haben, aber das wurde dann kleingeredet von den Behörden, zusammen mit den Medien natürlich, und die Leute, die das gefordert haben, die wurden als Verschwörungstheoretiker hingestellt. Ne? Also tatsächlich dieser LIBOR, was hier bei uns der Euribor wäre, das ist für die gesamte Finanzindustrie ein Maßstab, wo sich quasi alle Geldgeschäfte daran orientieren, an der Höhe dieses LIBOR. Und wie du gerade gesagt hast, ne, ein Geschäftsvolumen von 360 Billionen US-Dollar, orientieren sich daran. Ne? Und eben null Kontrolle, null Regulierung, alles wird dem sogenannten freien Spiel der Kräfte überlassen. Und wie liebe immer, Mitbürgerinnen, wenn davon die Rede ist, vom freien Markt und so weiter, ist es eine Lüge eben. Also praktisch wird dieser Libor festgestellt, dass jeden Morgen um 11 Uhr die 16 ausgewählte Großbanken anrufen, telefonisch anrufen bei der Zentralbank und mitteilen, welche Geschäfte sie in der Nacht abgeschlossen haben, zu welchem Zinssatz sie Geld geliehen haben. Von diesen 16 Großbanken werden dann die Werte aufgenommen, dann werden die 4 höchsten Zinssätze und die 4 niedrigsten Zinssätze eliminiert und aus den restlichen 8 Zinssätzen wird dann der Durchschnitt genommen. Das ist dann dieser Referenzzins Libor. Ja. Und jetzt, das ist ja ein Verfahren, das man akzeptieren könnte, wenn es dabei wirklich sauber zugehen würde. Aber bevor die anrufen, tun sie sich untereinander in Kontakt sitzen. Also das geht dann so, dass die tatsächlich runtergehen auf die Straße, gemeinsam einen Kaffee trinken, weil diese Banken sind praktisch, ihren Hauptsitz haben die alle in der gleichen Straße. Und dann gehen sie hoch zum Telefonieren. Also die Mafia ist da wirklich ein Kinderspiel dagegen. Und an diesen Leuten orientieren sich Millionen von den sogenannten Investoren auf der ganzen Welt. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. There are many minds in circulation, believing in reincarnation. In me you see one who doesn't agree, challenging possible affronts. I believe I'll only live once, and I want to make the most of it. If there's a party, I want to be the host of it. If there's a haunted house, I want to be the ghost of it. If I'm in town, I want to be the toast of it. I say to me every morning, you've only one life to live, so why be dunning? Let's let the sun in, and Loom can jump in the river. No use to beat on the doldrums, let's be imaginative. Each day is numbered, no good when slumbered, with only one left to live. Why let the goblins upset you? One smile and see how they run. And what does worrying net you? Nothing. The thing is to have fun. All this may sound kind of hackneyed, but it's the best I can give. Soon comes December, so please remember, you've only one life to live. Just one life to live. Kurt Weil aus der Oper Mahagoni, hier gesungen von nicht Lotte Lenya, aber von einer Lotte Lenya-Interpretin. Wir hatten gerade gesagt, dass Liedermacher in Deutschland eines der, sagen wir mal, Funktionen ist, die Menschen darauf hinweisen, in welcher Welt sie überhaupt leben. Kritische Geister, Leute, die den Finger poetisch, politisch und soziologisch und folklorisch auf die Wunden der Zeit legen. Hannes Wader würde sich freuen und er freut sich bestimmt, dass es TV Noir gibt. Noir, das französische Wort für schwarz, TVNOIR. Das ist ein Fernsehsender, der sendet nur in Schwarz-Weiß. Der bringt aus dem Heimathafen Neukölln Liedermacher in einer Art Musik-Talkshow. Da wird nur über Musik gesprochen und die tollsten Talente treten da in Erscheinung. Zum Beispiel, wir hatten gesagt, Elling Cohen hatten wir schon vorgestellt, Philipp Poisel, dann Boy, dann Käthe letzte Woche Und heute möchte ich den Liedermacher Tex vorstellen. Der singt ein Lied, das heißt Hallo Julia. Und zur Seite eilt ihm irgendwann im Laufe dieses Liedes die zwei Sängerinnen der Gruppe, der Schweizer Gruppe Boy. Liedermacher aus Berlin. Der Himmel ist ein Dachgeschoss mit Licht und Ofen an. Und jemand, der Spanisch lernt und sehr schön zaubern kann. Die Trambahn hat gewartet und fuhr dann wieder an. Die Tram hat keine Ahnung, was der Himmel alles kann. Der Himmel ist ein Hühnchen auf der Reise nach Berlin, mit einem Herz aus Argentinien und der Sonne innen drin. Der Himmel, das bist du und das ist dein geliebter Kopf, mit deinen so geliebten Augen und dem komisch kleinen Zopf. Hallo, hallo, hallo Julia, du haust meine Welt vom Stuhl, ja, schau wie meine Ohren rot sind. Wenn wir tot sind, von Halle bis nach Herne leuchten über uns die Sterne. Ich glaube, irgendwas geht los. Halleluja, du bist groß. Der Himmel ist ein Fußball, Frankreich gegen irgendwen. Wie du sagst, du bist so müde, du wirst heute nichts mehr sehen. Ein Bruchteil eines Meters, da bin ich und hier bist du. Wie du fragst und wie du bleibst, der Himmel macht kein Auge zu. Der Himmel ist ein Nachtzug, wo am Bahnsteig jemand steht, auf ihren Lieblingsspinner wartet und mit ihm nach Hause geht. Der Himmel ist die Nacht, in der du sagst, ich hab dich so vermisst, in der dein Körper leuchtet, ich kann auf einmal wieder sehen, ich sehe, wie du ein Engel bist. Und hallo, hallo, hallo Julia, du haust meine Welt vom Stuhl, ja, schau wie meine Ohren rot sind. Schlafen können wir, wenn wir tot sind. Von Halle bis nach Herne leuchten über uns die Sterne. Ich glaube, irgendwas geht los. Halleluja, du bist groß. Der Himmel ist ein Italiener. Die Kamera ist neu, gibt sich im Dunkeln redlich Mühe. Wir sind still und gut und scheu. Der Himmel ist die Ewigkeit in diesem Augenblick. Wenn wir uns mal verlieren, gehe ich den ganzen Weg zurück. Der Himmel ist ein Mondkalb, das auf die Erde scheint. Es scheint auf einen Spinner, der am Schreibtisch sitzt und weint. Das Mondkalb ist nicht besonders schlau. Es ist noch klein, doch es weiß, in diesem Himmel ist der Spinner nicht allein. Da ist der Spinner nicht allein. Hallo, hallo, hallo Julia, du haust meine Welt. Schau, wie meine Ohren rot sind. Schlafen können wir, wenn wir tot sind. Von Halle bis nach Herne leuchten über uns die Sterne. Ich glaube, irgendwas geht los. Halleluja, du bist groß. Und es fliegt uns. Es wartet. Es weiß uns. Es meint uns. Aus dem Wohnzimmer der Songwriter aus Berlin, aus dem Heimathafen Neukölln, der sympathische Liedermacher Tex, featuring die Schweizer Gruppe, zwei tolle Sängermädels von Boy. Niemandsland, 94 FM bei Contrabanda. Es ist Samstag, der 7. Juli 2012. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, die sich vielleicht jetzt erst dazuschalten, einen wunderschönen Samstag, ein tolles Wochenende. Die Temperaturen halten sich hier noch im Rahmen. Wir schwitzen heute gar nicht so, wie das normalerweise um diese Jahreszeit ist. Musik. Eine der, könnte man schon sagen, tausende von Dramen, die sich abspielen in unserer schönen neuen Welt, ist ein Fall, der wirklich erschütternd ist. Wer hat ihn gehört? Den Fall eines rumänischen jungen Mannes, eines Arbeiters, Christian Scherban, der in einem Container in Hannover erstickt ist. Bei eisigen Wintertemperaturen. Die beiden Passanten, die an diesem eiskalten Februarmorgen auf dem Weg zur Arbeit sind, machen eine gruselige Entdeckung. Aus einem Altkleidercontainer in der Oststadt von Hannover ragen zwei menschliche Beine heraus. Ein Mann steckt kopfüber im Container fest, verkeilt in der Öffnung einer halb eingerasteten Metallklappe. Er atmet nicht mehr, seine Gliedmaßen sind steif gefroren. Feuerwehrleute müssen den leblosen Körper mit Spezialgeräten bergen. Der Mann wird bei der Obduktion festgestellt, ist erstickt. Gestorben ist ein Mensch, den nur wenige in Hannover kannten. Christian Scherban, rumänischer Staatsangehöriger, 23 Jahre alt, Hilfsarbeiter, alleinstehend. Umgekommen beim Versuch, aus dem Container gebrauchte Klamotten zu klauen. Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall schnell erledigt. Weil offensichtlich kein Fremdverschulden vorliegt, wird er ruckzuck zu den Akten verfügt. Ein tragischer Unfall, mehr nicht. Doch das elende Ende des jungen Rumänen, der wegen ein paar abgetragener Kleidungsstücke sein Leben verloren hat, wirft ein Schlaglicht auf die Situation von Wanderarbeitern aus Bulgarien und Rumänien, aus der Slowakei und aus Polen, aus Tschechien und Slowenien. Allein in Deutschland malochen zehntausende Männer und Frauen aus Osteuropa. Sie arbeiten als Hilfskräfte auf dem Bau, putzen die Küche von Restaurants, stechen Spargel oder pflücken Äpfel auf dem Land. Manche junge Frauen verkaufen ihren Körper auf den Straßen und auf dem Straßenstrich. Viele arbeiten ohne entsprechende Erlaubnis, werden miserabel bezahlt, wohnen in schäbigen Unterkünften und trotzdem ziehen sie das Leben in Deutschland, dem Schlamassel in ihrer Heimat, noch vor. Elende Welt 2012, Deutschland, Europa. Thanks, Sonja. Es muss hier einen Weg nach draußen gehen. genau zum Dieb. Es ist alles so konfus hier, jeder Tag ein Hieb. Businessleute trinken meinen Wein, pflügen meine Erde. Keiner von den Deppen weiß, was alles wirklich wert ist. Kein Grund, sich aufzuregen, tröstet der Dieb und nickt. Sind hier viele unter uns, die sehen, das Leben ist ein fauler Trick. Aber du und ich, wir sind da drüber, wir werden das nicht tragen. Drum lieber keine falschen Worte, weil die Stunde hat geschlagen. Prinzessin zu. Männer, Frauen kommen und gehen, Diener ohne Schuh. Draußen in der Ferne, wo die Wölfe grollen, zeichnen sich zwei Reiter ab und der Wind beginnt zu heulen. Ich hab nur diese Holzgitarre, drei Akkorde, was die Wahrheit ist. Ich hab nur diese Holzgitarre, was macht ihr aus dem Rest? Was macht ihr aus dem Rest? Vielleicht hat die eine oder der andere das Lied erkannt. Es ist eine Nummer von Jimi Hendrix. Der Text stammt von Bob Dylan, All Along the Watchtower. Gesungen hier von Tex, rund um den Wachturm. Eine Coverversion von dem berühmten Bob Dylan-Lied, All Along the Watchtower. Niemandsland, 91.4 FM. Ja, die Menschen kommen aus Rumänien, aus Bulgarien, Werner, wie wir gerade gehört haben, in dieser kleinen Reportage, die übrigens im Spiegel war, über den jungen rumänischen Wanderarbeiter, der dann so schrecklich in diesem Container erstickt ist. In der Geschichte geht es noch weiter, die Reportage ist sehr ausgedehnt, da wird noch etwas zu seinen Familienverhältnissen und zu der Situation anderer ähnlicher Arbeiter und Arbeiterinnen in Deutschland erzählt. Es sieht nicht gut aus. Es ist praktisch eine verdrittete Weltisierung, wenn man das so nennen könnte, des Lebens hier in Europa. Es wird elender, es wird schrecklicher, es wird schlimmer. Es gibt mittlerweile schon wieder sehr viel Hunger und Elend und Not unter den Menschen. Vielleicht wie seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man sowas überhaupt so flott sagen kann, aber den Eindruck habe ich vielleicht. Naja, also ist natürlich ein bisschen schwer zu vergleichen, ja, ne? Wegen, sagen wir, generell Lebensstandard und sowas, ne? Was aber ganz klar ist, ist eben diese Schere, wie brutal die immer weiter auseinandergeht zwischen Arm und Reich. Kein Geld da, also weder für die eigenen Bürger und noch weniger natürlich für die Immigranten. Überall wird gespart. Haben wir vor kurzem gesagt, in letzte so Anekdoten eigentlich nur, aber es wird immer brutaler und summiert sich immer mehr. Diese Kürzung der Betriebszeiten der U-Bahn in Madrid, die Müllabfuhr nur noch alle zwei Tage. Jetzt aus Katalonien hören wir, dass den in den Gefängnissen, den Gefangenen, das nachmittägliche Bocadillo gestrichen wird. Ne? Darf ich auch noch was einfügen, Werner? Die Kürzungen bei den Feuerwehrleuten und bei der Brandbekämpfung, die haben sich natürlich fatal ausgewirkt. In Valencia sind wirklich riesige Flächen von Ackerland und von Baumbestand sind einfach so weggefackelt. Es gab überhaupt keine Gegenwehr. Es gab vielleicht zwei Hubschrauber, die da ein bisschen Wasser drauf geworfen haben. Es ist ein Elend. Das Problem ist auch, durch diese Leute, die praktisch das Geld verwalten, das wir ihnen geben, um das Land vor Gefahren zu schützen, die haben diese Gelder in irgendwelchen Flughafenprojekten, die nicht benutzt werden, verbraten, bei der Feuerwehr abgeknapst. Das Problem ist jetzt, dadurch, dass der Baumbestand verschwunden ist, beim nächsten Regen wird die Erde weggewaschen, ja, für Jahrzehnte, für Jahrhunderte, es wird zu einer Verwüstung kommen. Eine Desertierung, eine Wüstenbildung wird da stattfinden. Ein großes ökologisches Problem. Ökologen schlagen im Moment die Hände über dem Kopf zusammen. Ja, also wenn wir das jetzt wirklich alles aufzählen wollten, ne, was jeden Tag passiert in diese Richtung, das würden wir 5 Stunden 500 Stunden ne, nur aufzählen. Fürs Radioprogramm aus Castilla y León, die Cospedal wird jetzt den Patienten im Krankenhaus, die kriegen jetzt nicht mehr automatisch eine Wasserflasche ins Zimmer gestellt, sondern dafür sollen in Zukunft jetzt die Angehörigen zuständig sein und so geht's gerade weiter. Ne? Dann heißt immer, kein Geld da. Ne? Und das ist ja genau das, was wir sagen. Ne? Kein Geld da für die Menschen. Die Menschen sind für die Wirtschaft da und Geld ist da dann für andere Sachen, ne? Zum Beispiel für die Produzenten von Sonnenbrillen. Da hat jetzt das Verteidigungsministerium gerade wieder 60.000 Euro ausgegeben für Sonnenbrillen für die Soldaten. Dann Kindergärten für Soldaten, für die Soldatenkinder besser gesagt. Da wird subventioniert. Dann die Armee muss Pferde und Ställe sauber halten. Für die Unterhaltung dafür gibt's 1 Million Euro. Da ist kein Problem für solche Sachen Geld auszugeben. Und was jetzt seit ein paar Tagen, wieder seit vorgestern oder so bekannt wurde, diese berühmte Amnistia Fiscal, diese Steueramnestie für dich und für mich, also für die, die wir je Monatsgehälter in astronomischer Höhe haben, für Leute, die aus Prostitution, Waffen, Drogenhandel reich werden. Die haben jetzt doch vor kurzem angeboten bekommen von der Regierung eine Steueramnestie. Sie können sich jetzt ihre Situation legalisieren, wenn sie 10% davon abführen an den Staat und es deklarieren. Das war die Botschaft von vor ein paar Wochen. Jetzt seit vorgestern wird es auch nochmal runtergehandelt, weil diese Steuerbetrüger und diese Kriminellen, die haben natürlich dann ihre Rechtsanwälte beauftragt und die haben ganz klar gesagt, das ist nicht genügend vorteilhaft für uns, darauf lassen wir uns nicht ein. Deshalb geht jetzt der Finanzminister Montoro her und zieht es auch zurück und will diese 10% nur noch haben für die 3 Jahre, wo das noch nicht verjährt ist. Alles, was davor war, ist vergeben und vergessen. Und das hat jetzt zur Konsequenz, dass es also Riesengelder jetzt legalisiert werden können und dass das diese Leute 1% von der Gesamtsumme kostet. Ne? Und dann wird natürlich noch ein Sahnehäubchen draufgesetzt von Seiten der Regierung. Man sagt denen gleich, wir werden eure Declaraciones, eure Steuererklärungen nicht nachprüfen. Das sei nicht angebracht. Für diese Leute sind sie da, unsere Politiker. Ja, Persilschein für die Mafia. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Die vermischten Meldungen und kommentierten Katastrophen oder umgekehrt, die kommentierten Meldungen und vermischten Katastrophen vom heutigen Niemandsland vom 7. Juli 2012. Zuerst einmal eine Meldung aus Sachsen. 3 Jahre nach dem Mord an Marwa al-Scherbini im Dresdner Landgericht belastet ein Streit im Stadtparlament das Gedenken. Ein breites Bündnis wollte eine Straße nach Marwa al-Scherbini benennen. Dahinter standen unter anderem der Rektor der Technischen Universität, der Direktor eines Planck-Instituts sowie die SPD, die Grünen und die Linke. Der Chef der Dresdner CDU-Fraktion, ein gewisser Herr Georg Böhme-Korn, sagte nun, eine solche Straße sei ein Fanal der Schande. Jawohl, soll es ja auch sein. Anlass für die Äußerung war ein Streit Böhme-Korns mit den Grünen. Die hatten beantragt, in Dresden einen Guernica-Platz zu schaffen, in Erinnerung an die von deutschen Soldaten 1937 bombardierte und zerstörte spanische Stadt. Böhme-Korn sagte, hinter diesem Wunsch stehe die Strategie der Grünen, Dresden mit einem Netz der Schande zu überziehen. Das habe mit Jorge Gomondal begonnen und sich mit Scherbini fortgesetzt. Der Mosambiker Gomondal starb 1991 bei einem Angriff von Neonazis in einer Dresdner Straßenbahn. Demokratievereine und Opposition kritisierten Böhme-Korns Äußerungen. Sie seien ein Schlag ins Gesicht der Opfer und ihrer Familie. So zum Beispiel Grit Hannefort von der Initiative Kulturbüro Sachsen. Berlin. Kurioserweise befindet sich Joachim Gauck, der Bundespräsident, an der Spitze der Beliebtheitsskala der deutschen Politiker in Deutschland. Nach rund 100 Tagen im Amt erfreut sich Bundespräsident Joachim Gauck größter Zustimmung. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ist neue Hoffnungsträgerin der SPD und Finanzminister Wolfgang Schäuble gewinnt in der Euro-Krise an Unterstützung. Hier mal die Rangliste. 81 Nennungen für Gauck, gefolgt von Angela Merkel, 68 Nennungen, die bleiben beide ziemlich gleich. Dann Newcomerin der Woche mit 13 Pluspunkten Hannelore Kraft, 62 Nennungen. Wolfgang Schäuble plus 5%, 61 Nennungen. Dann 59 Nennungen Peer Steinbrück, leichter Rückgang von 4%. Steinmeier ebenfalls leichter Rückgang von 4%. Ursula von der Leyen bleibt mit 55 Nennungen auf Platz 7. Dann geht's so weiter bis runter zu Philipp Rössler. Das ist der unbeliebteste in dieser Skala. Der hat nur 23 Nennungen und befindet sich als Schlusslicht in dieser Rangliste. Die Beliebtheitsskala im Spiegel wird folgendermaßen ermittelt. TNS-Forschung nennt die Namen von 20 Politikern und die Befragten geben ihre, sagen wir mal, Nennungen ab. Bis zu 3 Prozentpunkte liegen im Zufallsbereich. Sie werden also nicht ausgewiesen. Und dieser Politiker ist mir bekannt, dieser Politiker ist mir nicht bekannt, diesen Politiker möchte ich sehen, diesen Politiker möchte ich nicht sehen. Bleiben wir bei der Beliebtheitsskala der Parteien zum Beispiel. Die Sonntagsfrage, welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, dann nennen 35% die CDU-CSU. Das ist 1,2% plus im Vergleich zur letzten Umfrage. Dann mit einem Plus von 5%, 32% insgesamt, die SPD auf Platz 2. Die Grünen mit 13%, 2,3% plus. Das ist die Veränderung zum Wahlergebnis von 2009. Dann ein leichter Anstieg, ein starker Anstieg, die Piraten mit 7%. Rückgang bei den Linken um 6,9%. Und ein Rückgang bei der FDP um ganze 10,6%. Nur 4% wollen die FDP wählen. Im Moment zumindest. Thema Internetkriminalität. In dem bislang größten vom FBI aufgedeckten Kreditkartenbetrug im Internet führen 3 Spuren nach Deutschland. Am Dienstag gab es Durchsuchungen in Aachen und Münster, wie die zuständigen Staatsanwaltschaften bestätigten. In Stolberg bei Aachen nahmen Beamte einen 28-Jährigen fest, gegen den in anderer Sache ein Haftbefehl bestand. Sie beschlagnahmten Rechner und Speichermedien. Wie ein Verdächtiger aus Münster soll der Mann im Forum Kaderprofit EC.C aktiv gewesen sein. Das Forum war ein Logangebot des FBI, das während der zweijährigen Ermittlungen der Operation Card Shop alles mitschnitt und betroffene Banken wie Unternehmen warnen konnte. Eine weitere Spur führte nach Hessen. International gab es im Zug der Operation mindestens 14 Festnahmen. Ein 18-jähriger New Yorker soll 50.000 gestohlene Kreditkarteidaten besessen haben. Werfen wir einen Blick auf die Homepages, auf die Internetseiten der großen Medien in Deutschland. Da ist einmal tagesschau.de. Die haben als Aufmacher den sogenannten Libyen-Nachkrieg. Es ist eine Art Hochzeitsfest für Libyen, so heißt es. Bürger entscheiden über Nationalkongress. In Libyen hat die erste freie Parlamentswahl seit 4 Jahrzehnten begonnen. Rund 2,7 Millionen Menschen sind aufgerufen, über 200 Mandate zu entscheiden. Mehr als 3.700 Kandidaten stellen sich zur Wahl. Für die Sicherheit der Abstimmung sollen tausende Soldaten und Polizisten abgestellt sein. Man weiß ja, dieses Land besteht aus marodierenden Söldnerhorden, aus unkontrollierten Milizen und aus den Waffenbeständen des Gaddafi-Regimes und der französischen und NATO-Armeen hochgerüsteten Cliquen, die sich vielleicht im Moment gegenseitig in Schach halten. Niemand kann das so genau sagen. Es gibt schreckliche Berichte von Amnesty International, dass die Anti-Gaddafi-Milizen, die jetzt da das Sagen haben, foltern, plündern und vergewaltigen. Dann gibt es Beobachter, die nach Libyen geschickt werden. Zur Beobachtung der Wahl reist eine EU-Expertengruppe nach Libyen, so heißt es. Ratspräsident Van Rompuy warnte vor zu großen Erwartungen an das Land, das noch einen weiten Weg der Demokratisierung vor sich habe. Klar, kein Wunder. Die haben sie erstmal kaputt gebombt. Die Geschichte zeige, dass Revolutionen zu Instabilität führen können und bla bla bla. Solche Geistesgrößen schicken die da also hin, um was zu kontrollieren? Niemand weiß das. Wahrscheinlich, um neue Ölverträge auszuhandeln für seine Ölkonzerne. Dann gibt es auch eine verblüffende Nachricht. Clinton war in Kabul. Afghanistan wird wichtiger Verbündeter der USA. Das ist eine Schlagzeile aus der deutschen Presse. Afghanistan wird wichtiger Verbündeter. Die sind doch besetzt. Die sind doch Kolonie. Was soll so eine Schlagzeile? Die USA haben Afghanistan zu einem wichtigen Verbündeten erklärt. Das teilte US-Außenministerin Clinton bei einem Überraschungsbesuch in der Hauptstadt Kabul mit. Dieser Status erleichtert Afghanistan beispielsweise den Zugang zu US-Rüstungsgütern. Mein Gott, wer so eine Nachricht schreibt, und ich muss das hier wirklich sagen, dem sollte man wirklich das Nachrichtenhandbuch einmal auf den Kopf schlagen und sagen, überlegt euch mal, was für einen Unsinn ihr hier ins Netz stellt. Es tut mir leid, ich bin ein Fan von der ARD-Internetseite. Ich gehe besonders gerne auf die Kulturseite, ich gehe zur Radioseite, da gibt es tolle Hörspiele. Aber alles, was Politik ist, muss man sagen, ist leider sehr viel Müll dabei. Und ich sage das wirklich, es ist Müll, es tut mir leid. Solche Nachrichten sollte man einfach nicht schreiben, lassen, dürfen, sollen, müssen, können. Dann gibt es auch einen kleinen Beitrag. Der Euro steckt in systematischer Krise. Erst der Protest von 160 Ökonomen gegen die EU-Gipfelbeschlüsse, dann die Kritik am Protest. Und nun melden sich die Wirtschaftsweisen zu Wort. Tenor ihres Gutachtens: Die Beschlüsse helfen nur kurzfristig. Der Euro ist in einer systemischen Krise. Nicht systematisch, in einer systemischen Krise. Das Finanzministerium sprach von hilfreichen Denkanstößen. Die Stärke dieser, sagen wir mal, Internetseite der ARD sind natürlich die kleinen Videos und Audios. Die Texte sind manchmal lahm und führen zu nichts. Die Videos und Audios sind oft Schilderungen von Auslandskorrespondenten, die an Ort und Stelle sind, die Sache untersuchen und dann berichten und ihre Einschätzung bekannt geben. Eine Nachricht: Neuer Trainer der Niederlande ist niemand Geringeres als Mr. Brett vom Kopf, Backsteinwand Louis van Gaal. Ex-Trainer von Barca, den man hier in dieser Spitting Image Show immer gerne als sprechende Backsteinwand dargestellt hat. Werfen wir einen Blick in ein anderes Presseorgan, in ein anderes deutsches Presseorgan. Schauen wir mal, was die Taz als Kontrast zur ARD heute bringt auf ihrer Homepage. Da gibt es eine Reportage über rechtsextreme Treffpunkte, Tour zu den braunen Häusern. Politiker, Polizisten und engagierte Bürger fahren durch Thüringen und schauen sich Gebäude an, die Neonazis als Treffpunkte nutzen. Nicht überall sind sie willkommen. Eine Reportage zu diesem Thema. Dann gibt es eine Reportage zum Thema Griechenland-Krise. Samaras, Sparer in der Not. Nichts Neues von oben. Griechenlands Regierungschef Antonis Samaras hat die Bürger in einer Rede vor dem Parlament auf weitere Sparmaßnahmen eingestimmt und um mehr Zeit gebeten. So ein Irrsinn, so ein Blödsinn. Wir regen uns hier auf, meine Damen und Herren, aber wir sehen, Nachrichten sind subjektiv, parteiisch und Objektivität existiert nicht. 50 Jahre Gefängnis, keiner saß in der Bundesrepublik so lange in Haft wie Hans-Georg Neumann. Ich hatte alles, sagte er. Aber warum kommt er nicht frei? 6, Zusatzzahl 7, diese Durchsage ist ohne. Warum saß dieser Mann im Gefängnis? Wir schauen mal. Berlin, Winter 1962, es ist etwa 21 Uhr, als sich Hans-Georg Neumann seine Wollhose anzieht, einen Schulterhalfter umschnallt, einen Smith & Wesson Revolver Kaliber 38 und einen umgebauten Revolver NHM Kaliber 22 einsteckt. Er nimmt ein Bowie-Messer mit, eine 70 cm lange Perlon-Wäscheleine und einen schwarzen Nylonstrumpf. Während der Unruhe durch die Stadt läuft, trifft er in dieser Nacht auf das Liebespaar Karin Baumann und Klaus Heinrich. Es ist eine verhängnisvolle Begegnung, denn Neumann wird beide auf brutale Weise erschießen. Suchen, erlebt er einen tödlichen Herzanfall. Dieser Tathergang wird später in den Gerichtsakten konserviert sein. Und Neumann wird ein Geständnis bei der Kriminalpolizei ablegen, auch wenn er sich da an die Ereignisse nicht mehr erinnert. Das heißt, 50 Jahre später, Justizvollzugsanstalt Bruchsal im Jahr 2012, büßt Neumann immer noch für seine Tat. Kein Mensch vor ihm hat seit Bestehen der Bundesrepublik so lange eingesessen. Selbst der Mörder Heinrich Pomerenke nicht, der 2008 nach 49 Jahren in Haft gestorben ist. Mit 25 Jahren ist er eingefahren. Damals hießen die Justizvollzugsanstalten noch Zuchthäuser und es gab kein Farbfernsehen. Jetzt ist er 75 Jahre alt. Hätte ihm das damals einer gesagt, er hätte sich weggehängt, so sagt er selber. Doch der Knast ist sein Leben geworden. Tja, die Frage ist, soll man solche Leute noch rauslassen? Ein Bericht in der Taz zu diesem Thema. Gucken wir weiter. Die Taz bringt allerlei, sehr schön eigentlich, die Home-Seite der Taz. Dann gibt es Kolumnen. Was da sehr gemischt ist, sind Nachrichten und Kommentare. Man kann die manchmal nicht unterscheiden. Sehr oft ist nicht klar, was ist Nachricht, was ist Kommentar. Und dann gibt es immer diese Videos über die Berlin-Serie. Wir hatten da letzte Woche versucht, eins reinzubringen. Das hat nicht geklappt. Da gab es ein Problem mit dem Ton. Neue Gauk-Sprecherin Ferdows Forudastan. Die 51-jährige Journalistin Ferdows Forudastan wird Sprecherin von Bundespräsident Joachim Gauck. Zuletzt hat sie sich mit den Themen Migration und Integration befasst. Ich frage mich, warum braucht Gauck eigentlich eine Sprecherin? Hat er denn keinen Mund? Der redet doch sowieso ohne Unterlass. Warum braucht er noch eine Sprecherin? Und nur noch eine Meldung vom Sport. Okay, gehen wir mal raus aus der Taz. Schauen wir unter www.spiegel, ist ja auch ein meinungsbildendes Presseorgan in Deutschland. Schauen wir mal, was der Spiegel diese Woche als erste Meldung bzw. heute bringt. Afghanistan-Konferenz in Tokio. Milliarden für ein kleines bisschen Hoffnung, so heißt es hier. Kurz vor Beginn der sogenannten Afghanistan-Konferenz in Tokio haben sich die NATO-Länder geeinigt. Kabul kann auch nach Abzug der ausländischen Truppen mit massiver Finanzhilfe rechnen. Allein Deutschland zahlt fast eine halbe Milliarde pro Jahr. Dabei hat Präsident Karzai bislang kaum eines seiner Versprechen erfüllt. Tja, so toll widersprüchlich ist das alles, wenn man über ein besetztes Land berichtet. Dann gibt es eine EU-Umfrage im Spiegel. Arbeitslosigkeit treibt griechische Ingenieure nach Deutschland. Die Schuldenkrise verändert Europa. Immer mehr angehende Ingenieure und Techniker in den südlichen EU-Staaten wollen ihr Land verlassen. Sie hoffen auf einen Arbeitsplatz in Großbritannien, Deutschland und der Schweiz. Das ist bekannt, das ist seit nun mittlerweile 2 Jahren so. Und wenn hier nichts geschieht, wenn man hier nur Bordelle und Spielcasinos baut, in so etwas investiert, Schulen kürzt, Universitäten kürzt, dann soll man sich nicht wundern, dass die jungen Leute, die zumindest etwas gelernt haben, abhauen aus diesem Casino- und Bordellrummelland. Das Massenmedium macht. Dann gibt es einen Datenskandal. Datenschützer rebellieren gegen neues Meldegesetz. Der Bundestag hat die Reform des Meldegesetzes beschlossen. Die Ämter sollen Daten an Adresshändler und Werbefirmen verkaufen dürfen. Das muss man sich einmal überlegen, meine Damen und Herren. Laut Süddeutscher Zeitung laufen nun SPD und Datenschützer Sturm gegen die neue Regelung und sprechen von gesetzlichem Wahnsinn. Wenn einem das vor 20 Jahren jemand gesagt hätte oder vor 30 Jahren, als die große Kampagne lief gegen die Volksbefragung in Berlin, ich glaube das war 1987, keine Daten an diesen Staat, da gab es dann Bußgelder für Menschen, die sich geweigert haben, den Datenschützern die Tür aufzumachen und ihnen zu antworten, den Datensammlern, sagen wir mal. Es ist unglaublich. Eigentlich war es anders geplant. Das neue Bundesmeldegesetz sollte eine sogenannte Einwilligungslösung enthalten. In der verabschiedeten Gesetzesfassung ist daraus nun nur eine Widerspruchslösung geworden. Das heißt, künftig dürfen also Daten aus den Melderegistern nur dann nicht herausgegeben werden, wenn der Einzelne ausdrücklich widersprochen hat. Das heißt, man muss sich da wirklich die Arbeit machen und ausdrücklich wahrscheinlich 100-mal widersprechen, damit die Behörden nicht das Recht haben, persönliche Daten von einem Bürger an irgendwelche Geschäftshaie zu verkaufen. Ja, so wie es aussieht, wird jetzt also nachträglich dann George Orwell doch noch bestätigt mit seiner Prognose 1984, ne? Wenn es auch ungefähr 30 Jahre später jetzt ist, ne? Diese Datengeschichte, ja. Daten, die sich die Leute aus Facebook rausholen, Hacker, staatliche Hacker natürlich auch, Videoüberwachung, alles das erfüllt sich jetzt. Alles das wird praktisch jedem, der dafür zahlt, praktisch nachgeworfen. Das Schlimme ist, das neue Meldegesetz wurde in der vergangenen Woche vom Bundestag verabschiedet. Das Meldegesetz ist also da. Den Datenschutz hat man Wirtschaftsinteressen geopfert. Das heißt, jetzt können Beamte und Behörden und kleine Ämter können Geschäfte damit machen, können sich Gelder in die Taschen stecken mit unseren Daten. Es ist nicht zu fassen, es ist unglaublich, dass so etwas in einem Land wie Deutschland überhaupt geschehen kann. Man begreift es einfach nicht mehr. Laut der Süddeutschen Zeitung kritisieren SPD und Datenschützer die Regelung nun heftig. Es sei gesetzlicher Wahnsinn. Das sagte zum Beispiel Thilo Weichert, der Leiter des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Das neue Recht ermögliche den privaten Handel mit vom Staat zwangsweise erhobenen Daten in großem Stil. Er dringt nach oben, er kriegt das Herz, er dringt nach oben, schickt neue Kraft. Na gut, der Spiegel, immer die Meinung, immer die Meldung am Puls der Zeit, der Spiegel natürlich immer aktuell, immer mit seinem Netz an kritischen Journalisten, immer, sagen wir mal, auf Höhe der Skandale und der Financial Crime Geschichten. Es lohnt sich immer, diese Home-Seite sich anzugucken, da gibt es auch jede Menge tolle Videos, dann gibt es eine ganz tolle Kulturseite, es gibt wirklich klasse Beiträge und Berichte im Spiegel. Was auch im Spiegel war jetzt das Resultat einer Studie, die aber geheim gehalten wird, die ist Verschlusssache. Und zwar diese Studie, also Ökonomen haben mal kalkuliert, vorausgerechnet, geschätzt, was es bedeuten würde, wenn der Euro stirbt, ja, warum auch immer, ob Deutschland rausgeht aus dem Euro oder die Südeuropäer rausgehen, wenn es den Euro nicht mehr geben würde, und damit wird ja immer gespielt, ne, dann würde zum Beispiel das Inlandsprodukt von der gesamten Europäischen Union um 12% sinken. Die südeuropäischen Länder, also weiß ich, Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, die müssten dann, wenn sie nicht mehr im Euro sind, ihre Währung abwerten zwischen 20% und 40%. Was würde das heißen für Deutschland? Dass natürlich die deutschen Exporte, besonders nach Südeuropa, gegen Null tendieren. Generell würde das deutsche Wirtschaftsvolumen um 10% abnehmen. Und ganz schnell würde man auch in Deutschland auf über 5 Millionen Arbeitslose kommen. Das Rentensystem wäre nicht mehr garantiert, würde anfangen zu wackeln. Und natürlich die europäischen Banken und besonders die deutschen, die in Südeuropa engagiert sind, enorme Verluste würden die einfahren. Auch Staatsschulden, wenn die nicht mehr getilgt würden, dann würde das bei der Deutschen Bundesbank einen Verlust bedeuten. Da sind 700 Milliarden im Spiel. Und über die Europäische Zentralbank wäre dann Deutschland auch nochmal dran. Dort sind es 200 Milliarden, die Staatsschulden aufgekauft haben von südeuropäischen Ländern. Also deshalb glaube ich einfach, dass der Euro gerettet wird, wie man das auch immer nennen will, auf Teufel komm raus, egal was passiert, auch wenn unsere Merkel, wenn die immer noch sagt, bis jetzt Euro-Bonus wird es nur geben, solange ich, wird es nicht geben, solange ich lebe. Jetzt natürlich fragen, also nur über meine Leiche geht der Weg, willst du damit sagen? Haben wir zuerst die Merkel-Leiche oder die Euro-Leiche? Also ich glaube, dass zuerst die Merkel-Leiche uns präsentiert wird, wenn auch wahrscheinlich nur sie dann politisch tot sein wird. Eine Zeitung machen wir noch im heutigen Katastrophenblock, schauen wir noch die Zeitung Junge Welt an, die Tageszeitung Junge Welt, gegründet 1947, in ihrer Ausgabe vom Samstag, Sonntag, 7. 8. Juli 2012, die Nummer 156, da gibt es als Topmeldung heute einen Beitrag zum deutschen Drohnenkrieg. Ein Foto, da sieht man das Ausbildungszentrum der deutschen Luftwaffe auf der Holloman Air Force Base in New Mexico, USA, am 15. Februar beim Besuch von Kriegsminister Thomas de Maizière. US-Soldaten vor einer MQ-9 Reaper, so heißen diese Teile. Trotz Bankenrettung und Eurokrise hat die Bundesregierung Geld genug für Krieg und Aufrüstung. Natürlich. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am gestrigen Freitag berichtete, will das Verteidigungsministerium für Kampfeinsätze 16 unbemannte Fluggeräte, sogenannte Drohnen, kaufen. Favorit sei dabei die US-amerikanische MQ-9 Reaper. Das berichtete die Agentur unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Sprecher des Ministeriums. Als Alternative seien israelische Heron TP im Gespräch. Bislang hat die Bundeswehr demnach für den Krieg in Afghanistan 3 israelische Drohnen geleast. Der entsprechende Vertrag laufe im Oktober aus, solle jedoch bis 2014 verlängert werden. Beide Drohnentypen können mit Raketen ausgerüstet werden. Die Bewaffnung der Plattform ist Teil der Überlegungen, bestätigte der Sprecher. Vor einem halben Jahr hatte Kriegsminister Thomas de Maizière auf die Frage, ob die neuen Bundeswehrdrohnen bewaffnet werden sollen, noch abgewiegelt. Wenn etwas technisch möglich ist, bedeutet dies nicht automatisch, dass man diese Fähigkeit auch einsetzt. Naja, nun machen sie das und sie werden es machen und sie werden diese Drohnen auch benutzen und sie werden damit Dörfer und Städte und Leute und Kinder und Menschen und Krankenhäuser und sogenannte Terroristennester und alles, was sie können und wollen, bombardieren. Pfui Teufel. Dann zum Thema Schwerpunkt gibt es noch eine letzte Meldung in der deutschen Presse, in den Medien, hier in der Jungen Welt. Die werden wir noch kurz ansprechen. Es geht um den Schuldspruch für Frau Becker. Ehemaliges RAF-Mitglied wegen Beihilfe zum Buback-Attentat zu 4 Jahren Haft verurteilt. Nebenkläger sieht Geheimdienst als Partner, der nicht vor Gericht stand. Gut 35 Jahre nach dem Karlsruher Attentat der Roten Armee-Fraktion auf Bundesanwalt Siegfried Buback ist Verena Becker wegen Beihilfe zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt worden. 2,5 Jahre zählen aber wegen einer früheren Verurteilung als abgegolten, da ja aus der entgangenen Gesamtstrafenbildung kein Nachteil entstehen darf. Das Stuttgarter Oberlandesgericht OLG blieb damit knapp unter dem Strafantrag der Bundesanwaltschaft. Nun gibt es zu diesem Urteil verschiedene Bewertungen. Manche sagen Wahnsinn, andere sagen, das ist Unsinn. Verena Becker hat selber gesagt und auch nachweisen können zum Teil, dass sie überhaupt nicht an der Tat beteiligt gewesen sein konnte. Wer sich da wohl sehr kapriziert hat, war natürlich neben dem Gericht auch der Sohn des damaligen Generalbundesanwalts. Nebenkläger Michael Buback, der hielt bis zum Schluss an der These fest, Verena Becker habe seinen Vater erschossen und sei vom Verfassungsschutz gedeckt worden. Buback verwies dabei auf mehrere Zeugen, die eine zierliche Person, wahrscheinlich eine Frau, auf dem Beifahrersitz gesehen haben wollten, sowie auf geschwärzte Passagen in der Gnadenakte Beckers, die 1977 wegen einer Schießerei bei ihrer Festnahme zu lebenslanger Haft verurteilt, aber bereits 1989 begnadigt worden war. Und hiermit sind wir am Ende unserer Katastrophen angekommen. Wir schicken jetzt einen Gruß an den Landesfürsten, einen Gruß an den Landesherren. Mein sehr verehrter Landesherr, zuvor ergebenen Gruß. Ich bin zwar kein berühmter Mohr, kein Kardinal, Minister oder so. Ich heiße kurz Villon, mein Weib geht auf den Strich. Und ich schreibe manchmal ein Gedicht, das heißt für mich privatem nur. Ansonsten bin ich froh, wenn mir kein Pastor, dem's nach meiner Seele juckt, auf die polierten Stiebel spuckt. Nun ist nach einer netten, kleinen Sauferei am Hafen unten jemand, dem ich ein Geweih auf die gesalbten Locken setzte, obendrein noch frech geworden mit Pistol und Schwert. Da hab ich mich eben Not gewehrt und stach es einfach ab, das Schwein. Jetzt soll ich hier in diesem Affenstall den Lohn empfangen für den Sündenfall. Es ist mir wirklich scheißegal, wo ich verrecken tu. Nur das ist widerlich, dass man kein Geld im Beutel hat. Ich hänge sozusagen in der Luft und werde hin und her gebufft wie ein verschrobenes Brombeerblatt. Kurzum, mein Herr, es steht in deiner Macht, wenn der Villon mal wieder freundlich lacht. Ich habe wohl noch nie ein Menschenkind um Gelder angepumpt. Die meisten sind mir viel zu ordinär dazu. Doch du wirst diese Ehre schon zu schätzen wissen, Gott. Ich dachte so an 50 Pfund in Gold. Ich zahle natürlich, wenn mich Gott gesund aus diesem Loch entlässt und der Gendarm mich etwa um den Lohn nicht noch betrügt, das Doppelte zurück. Als Pfand vermache ich dir den Galgenstrick. Was tut so ein armes Luder nicht, wenn ihm der Arsch in Ängsten geht? Da schmeckt ihm selbst der Prim nicht mehr, sofern er den noch hat. Jetzt weißt du, lieber Bass, was den Villon bedrückt. Er hat dir oft sein schönstes Lied umsonst verehrt. Und wenn er jetzt so niederkniet um die paar Pfund, denkst du, es macht ihm Spaß? Du Hund! Willkommen in meinem Reich! Seit wann bist du schon hier? Seit gestern oder heute? Oder ist schon länger her? Lass dir von mir die Hausordnung ganz genau erklären. Wenn du bleiben und hier leben willst, musst du dich danach führen. Du musst lernen, wie man Danke sagt und sich dabei ganz tief bückt. Und wie man Essensreste von fremden Tellern leckt. Du musst wissen, wie man lächelt, während man den Boden küsst. Und dass hier Freiheit nicht viel mehr als ein Wort zum Träumen ist. Hier spricht der König aller Binden. Mach ein letztes Mal die Augen auf. Du stehst hier mitten auf dem Friedhof, auf dem du mal liegen sollst. Fürchten, denn du bist hier nicht allein. Als Teil der großen Mehrheit, die Tag für Tag nur schweigt. Im Heer der Namenlosen, das nur einen Weg gehen soll. Du und deine Nachbarn, zusammen seid ihr mein Volk. Mein Volk, ihr seid das Volk. Hier spricht der König aller Blinden. Also werft euch hier in den Sturm. Shut up! zu stellen. Seid zufrieden mit dem Leben, das man euch gibt. Euer Mund ist nicht zum Reden da, und nicht zum Hören. Eure Nase soll nicht riechen, und eure Nerven soll nicht spüren. Eure Füße soll nicht gehen, solange man es nicht mehr fehlt. Vergesst nie die Regeln, nie das Regelheft bestimmt nicht, wenn der König aller Blinden glaubt ihr wirklich, ihr selbst könnt sehen. Flieht euch alle nieder in den Dreck, bis ich befehle aufzustehen. Ich bin der König aller Blinden, also werft euch in den Staub. Willkommen im goldenen Korpus, willkommen in meinem Haus. Das Lied kennt ihr alle. Ideal und MTV lässt mich ziemlich kalt. Und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals. Da bleib ich cool, kein Gefühl. Da bleib ich cool, kein Gefühl. Der grelle Fummel aus den 50s, 60s. Alles hohl und uns gemein. Skoda oder Fiorucci flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Doch deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Glaubst du kaum, was ich denn so fühle, ist nicht mehr normal. Auf Insider-Finder schlaf ich ein. Ich will auch nicht in London sein. Bei Sex and Drugs and Rock'n'Roll bleibt es meist ein stumpfer Einfall. Ich bleib kühl, kein Gefühl. Ich bleib kühl, kein Gefühl. Der ganze Hassel um die Kohle macht mich taub und stumm. Für den halben Luxus mach ich mich nicht krumm, denn nur der Scheich ist wirklich rein. Und deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen. So blaue Augen. Ein weiterer Künstler, der im TV Noir, dem Wohnzimmer der Songwriter, regelmäßig auftritt und aufgetreten ist, ist der Künstler Selig, der hier die Coverversion von Ideal, Deine blauen Augen, gebracht hat. Deine blauen Augen aus dem Heimathafen von Neukölln-Berlin. Niemandsland 94 FM. Wir gehen praktisch in die Schlussphase dieses Programms. Noch ein paar kulturelle Dinge, die natürlich auch immer mit der Wirklichkeit, dem Leben und allem Möglichen zu tun haben. Ein Film ist rausgekommen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Der Film Cosmopolis, der einen Finanzhai porträtiert und versucht, die Finanzkrise zu interpretieren, ihr ein Gesicht zu geben. Cosmopolis. Gleichzeitig ist der Film nach einem Roman, eine Romanverfilmung des US-Schriftstellers Don DeLillo. Vor fast 10 Jahren hat der US-Schriftsteller Don DeLillo in einem Roman die Irrationalität der Finanzkrise und des Finanzkapitalismus beschrieben. Damals hielten ihn viele für verrückt. Jetzt ist die Geschichte verfilmt worden und wir wissen natürlich, DeLillo hatte recht, wenn er die Gemeinheiten, die Kälte, die Gier und alle diese Geschichten schildert, die die Banker so charakterisiert, besonders die Finanzkapitalbanker. In seinem Roman Cosmopolis hat DeLillo vor fast 10 Jahren also als einer der ersten darauf hingewiesen, wie unmöglich es ist, diese zerstörerischen Finanzstrukturen überhaupt darzustellen. Es ist ein Buch über die Winzigkeit des Menschen angesichts eines Finanzmonsters, das er einst selbst erschaffen hat und das nun außer Kontrolle geraten ist. Die Geschichte erzählt die letzten Stunden des Börsenhändlers Eric Packer an einem Tag im April 2000. Die amerikanische Wirtschaft hat ein jahrelanges Wachstum hinter sich und fast gilt es als ausgeschlossen, dass Dow Jones oder Nasdaq jemals wieder sinken könnten. Und Packer hat hunderte Millionen Dollar darauf gewettet, dass der Yen fallen wird. Doch der fällt nicht. Der Spekulant steigt in eine mit Kurstickern, Überwachungskameras und Sicherheitspersonal ausgestattete Stretch-Limousine. Das sind die kennt man aus Hollywood-Filmen, diese langen, unendlich langen Limousinen. Da steigt er rein und es beginnt eine Odyssee durch eine apokalyptisch anmutende Stadt New York und durch ein apokalyptisches Manhattan. Packer hat Sex mit mehreren Frauen, trifft immer wieder zufällig seine Ehefrau, gerät in eine Art Occupy-Demonstration, erschießt offenbar grundlos seinen Sicherheitschef, verliert achselzuckend sein Vermögen und trifft schließlich in einem verfallenen Haus auf seinen Mörder. Mit diesem Packer hat DeLillo damals den Typ eines neuen Finanzmenschen in die Literatur eingeführt. Die Welt kannte Figuren wie Gordon Gekko aus dem Film Wall Street. Man war vertraut mit Tom Wolfs Dollar-Jongleur aus Fegefeuer der Eitelkeiten. Das waren gewissenlose Männer, das schon, aber sie waren auch rational und effizient. Trotz ihrer Gier und ihrer Selbstüberschätzung wussten sie, was sie taten. Packer ist anders, so schreibt der Spiegel in seiner Besprechung dieses Films und dieses Romans. In seiner Ausgabe von dieser Woche im Kulturteil. Packer ist also anders, er ist hochintelligent und gebildet und doch verkörpert er jenen Irrationalismus und Wahnsinn des Finanzkapitalismus, der ein paar Jahre nach dem Erscheinen von DeLillos Roman in der Finanzkrise tatsächlich hervorgetreten war und hervortreten sollte. Die Banker von Lehman, die Versicherer von AIG und an diesem Mittwoch im Juni Jamie Dimon von JP Morgan vor dem Senatsausschuss. Sie alle haben sich verfangen in einem System, das sie selbst erschaffen haben und an dem Ende nicht mehr und das sie am Ende nicht mehr beherrschen konnten. Wir empfehlen von hier aus den Roman. Ich habe Auszüge gelesen. Das Ding gefällt mir. Den Film habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht werde ich ihn mir antun und dann werden wir weiter darüber etwas erzählen, allen Hörerinnen und Hörern. Ist der jetzt in Deutschland in Kinos schon oder noch nicht? Ja, ja, der läuft in Deutschland in den Kinos. Mhm. Ja. Sauber. Muss hier man sich reinsehen. Ja. Aber wenn du gerade einen Film empfiehlst, den noch nicht gesehen hast, dann will ich das auch gleich tun. Ja, mach mal. Ja, kann man ja auch. Aber ich traue mich das, weil der von unserem Freund Bammel empfohlen wurde. Man soll sich den unbedingt ansehen und weil auch der Regisseur natürlich für Qualität birgt. Werner Herzog, Titel La Cueva de los Sueños Olvidados. Ah ja, der soll gut sein. Der läuft aber schon mindestens hier in Barcelona. Aha. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen wo, aber dann haben wir ja schon zwei, die wir uns angucken müssen in nächster Zeit. Ne? Ja, und wer Lust hat auf Theater und nicht auf Kino, der kommt auch auf seine Kosten. 3 Tage lang am 13., 14., 15. Juli, beginnt also nächsten Freitag, zu unterschiedlichen Zeiten an diesen Tagen allerdings, Theaterstück von Tancred d'Horst, Die Kurve, La Curva auf Spanisch. Ich sage nochmal die Uhrzeiten: am Freitag, 13. Juli um 10 Uhr abends, am nächsten Tag, Samstag, 14. um 21.30 Uhr und am Sonntag nochmal um 19 Uhr. Und gespielt wird das im Centro Cívico Cheras Burrell, das ist da unten an der Straße Villa Domata, praktisch am Parallelo schon. Kostet theoretisch 12 Euro an der Abendkasse, aber mit dem Bibliotheksausweis vom Goethe-Institut nur 6 Euro. Ich habe mir die Ankündigung durchgelesen und also sehr vielversprechend. Ich lese es kurz vor. Die Brüder Anton und Rudolf leben in einem abseitigen Tal. Über ihnen ein Hang mit einer abenteuerlichen, kurvenreichen Straße, eine Straße mit Tücken und schwer reparaturbedürftig. Kein Wunder, dass immer wieder Autos vom Weg abkommen und den Hang hinabstürzen. Mit dem Resultat, dass die Autos Schrott und die Fahrer tot sind. Anton kümmert sich rührend um die Bestattung der Toten und macht Eingaben ans Ministerium. Rudolf kümmert sich um die Autos und die Holzkreuze. 24 Mal ist es nun schon geschehen. Der 25. Unfall bringt den Ministerialdirigenten Kriegsbaum von der Strecke ab. Doch er überlebt und verspricht sich, um Besserung zu kümmern. Aber ist das wirklich im Sinne der Brüder? Politik, Eigendünkel, Selbstverliebtheit und eine große Portion Absurdität, daraus ist dieser moderne Klassiker des Theaters geschnitzt. Also Autor Tancred d'Horst, dem einen oder anderen wird der Name was sagen. Hier heißt es hier auch in der Ankündigung, seine Farsen, Parabeln, Einakter und Bearbeitungen der 60er Jahre stehen in der Tradition des absurden Theaters und sind inspiriert von den Stücken Ionescos, Giraudot und Beckett. Also das sind also Sachen, die er in 60er Jahren geschrieben hat und die auch damals aufgeführt wurden. Sehr interessanter Mensch scheint mir. Ich war auch mal im Theaterstück von ihm 1968 oder so in Stuttgart im Staatstheater über Toller, Ernst Toller, also einer der führenden Köpfe der Räterepublik in München, zusammen mit Landauer, Eisner, Mühsam und diesen Leuten. Und dieses jetzige Stück, also eben auch schon älter, Die Kurve, wurde im Juni schon mal hier in Barcelona aufgeführt. Und aus diesem Anlass hat BT Uwe ein Interview gemacht mit dem Regisseur und den Schauspielern. Also der Regisseur hier ist Paco Montes und die Schauspieler Javier Almeida, Juan Carlos Suau und Mario Tardón. BT Uwe gibt dieses Interview, wird morgen Sonntag um 11.25 Uhr in den Kulturnachrichten in BT Uwe nochmal ausgestrahlt. Also wer sich dafür interessiert, soll sich das angucken. Bleiben wir musikalisch beim Thema Liedermacher. Wir hatten jetzt mehrere Männer vorgestellt, hier noch eine Frau, die kennen wir zwar schon, aber das Lied haben wir noch nicht gespielt. Die Liedermacherin Käthe, ebenfalls aus dem TV Noir, mit dem Lied Unter meiner Haut. Käthe. Die Gitarre geht nicht. Scheiße. Was? Oh, bin ich jetzt bei dir? Baby, baby, ist so tief wie noch nie. Nein, ich werd dich nie verstehen, aber ich kann mich fühlen. Ah, das hört sich tot aus, denn mein Herz ist dein. Mein Kopf sagt, was für ein Glück, oh, was für ein Leid. Oh, baby, baby, oh. Ah, ah, ah, ah. Und in meinem Haus, da will eine heiße Sonne raus. Und da wirbelt auch das Grau. Deines Himmels in mir. Hey, oh, und in meiner Haut, da ist eine, die sich traut. Papa Gott sei Dank, oh Papa Gott sei Dank, bin ich nur ein kleiner Mann. Hey, ja, hey, ja, hey, ja. Ja, nach 8 Jahren auch mal wieder hier und ich grüße alle Hörer von Radio Niemandsland. Hallo, ich bin Tinola aus Bremen und ich grüße auch die Hörerinnen von Radio Niemandsland und freue mich, dass es so ein cooles, kritisches Radio gibt. Danke, cool und kritisch, das hören wir natürlich gerne. Zum Ausklang unserer heutigen Niemandsland-Sendung, vielleicht sollten wir etwas über die Gottesteilchen sagen. Gott scheint zu existieren, Werner, oder? Die Gottesteilchen sind entdeckt worden. Also ich kann ihn immer noch nicht entdecken. Physiker melden den Fund des Gottesteilchens. Es gilt als das Gottesteilchen, fast schon als heiliger Gral der Teilchenphysik. Forscher glauben nun, mit Experimenten am Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider, LHC heißt das Teil, bei CERN bei Genf, erstmals handfeste Belege für dessen Existenz gefunden zu haben. Das unter Experten Higgs-Boson genannte Teilchen bildet einen fundamentalen Baustein unseres heutigen physikalischen Weltbilds. Der Nachteil des Higgs-Bosons wäre die Antwort auf eine der größten Fragen der Physik. Das hatte Guido Altarelli, deutscher Physiker am CERN, noch vor wenigen Monaten gesagt. Jetzt ist diese Frage wahrscheinlich so gut wie beantwortet. Vieles spricht dafür, dass es sich tatsächlich um das seit Jahrzehnten gesuchte Higgs-Boson handelt. Das so schwer zu fassende Teilchen gilt als der Urheber für eine der Grundeigenschaften aller Dinge, der Masse. Ohne sie wäre das Universum ein völlig anderer Ort. Es gäbe keine Atome. Denn die Masse erst sorgt dafür, dass die Grundbausteine der sogenannten Materie zusammenhalten. Lange Zeit aber konnte das Standardmodell der Teilchenphysik und damit die Basis unseres physikalischen Weltbilds nicht erklären, woher die Elementarteilchen diese wichtige Eigenschaft haben. Naja, nun ist es raus. Wir wissen also, das als Gottesteilchen genannte Massepartikel ist da, es ist nachgewiesen. Die Forscher am CERN-Institut in Genf, die haben die Sektkorken knallen lassen und haben das in alle Welt gepustet. Wahrscheinlich, um neue Forschungsgelder aufzukriegen. Die müssen ja mit solchen Sensationsmeldungen dann doch wieder an die Forschungsgelder ran. Eine sehr starke Motivation wäre das, da kann man nur noch sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also ich weiß auch nicht, mich interessiert diese Sache also nicht so sehr, ehrlich gesagt. Also ich finde es dann wichtiger, ob LHC, damit kann ich nichts anfangen, Gotteszeichen, LSD, kenne ich schon eher. Und jedenfalls, ob mit oder ohne Gottesteilchen, wir müssen raus. In Italien werden jetzt 10% der Beamten auf die Straße gesetzt, entlassen. Ich verabschiede mich, kann es mir aber nicht verkneifen, noch ganz schnell eine Nachricht durchzugeben. Eine angenehme Überraschung, ich wusste gar nicht, das existiert schon länger offenbar, aber ich habe es jetzt zuerst entdeckt. Barcelona Rebelde heißt die Organisation. Die machen Stadtführungen, Stadtrundgänge der besonderen Art. Kann man nur jedem empfehlen. Machen Stadtrundfahrten an historischen Städten, immer zu bestimmten Epochen in der Geschichte von Barcelona. Und jetzt zum Beispiel nächste Woche beginnt die Ruta de la Semana Trágica, also das bezieht sich auf die Vorfälle von 1909 oder 1910 war das, dann Ruta de la Guerra Civil y la Revolución, ich kann nur empfehlen, sich das mal anzugucken im Internet. Ich sage mal die Adresse, das ist www.barcelonarebelde, alles zusammen, barcelonarebelde.com. Da kann man sich das schön angucken, durchlesen und auch die historischen Kommentare dazu angucken. Gut, schönes Wochenende, Werner, mach's gut. Gleichfalls. Viel Spaß bei allem, was du tust und lässt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder in Old Freshness, in aller Frische, hier in La Vieja Frescura. Hier im Niemandsland im Studio von Contrabanda FM. Yo, agur, halten Sie die Ohren steif, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, uns 2 Stunden zuzuhören mit unserem bunten Programm aus Musik, Unterhaltung, Informationen und Wissenswertem aus allen Bereichen des modernen Lebens. Tschüss, agur, adeo. Ja, der Applaus ist hier natürlich eine Art Selbstbeweihräucherung. Das machen wir nicht oft, aber manchmal brauchen wir das eben auch. Wir müssen manchmal ein bisschen uns selber zeigen, wie beliebt wir sind in unserem eigenen Studio. Yo, tschüss! Gott ist tot.